Erster, du sollst Jahwe keine kranken Tiere geben. Keine Kuh oder kein Schaf mit Fehlern. Das mag Jahwe nicht. Zweiter, Jahwe gibt dir Städte. Wenn dort ein Mann oder eine Frau etwas Schlechtes tut, sie brechen Jahwes Regeln. Dritter, sie dienen anderen Göttern. Sie beten Sonne oder Mond an. Das habe ich nicht erlaubt. Vierter, Mann sagt es dir. Du prüfst es genau. Wenn es stimmt, dass Israel so etwas Schlimmes getan hat. Fünfter, dann bringst du den Mann oder die Frau zum Platz vor dem Tor. Dort soll man sie mit Steinen töten. Sechster, zwei oder drei Zeugen müssen es sagen. Dann darf man den Menschen töten. Ein Zeuge allein reicht nicht. Siebter, die Zeugen werfen zuerst Steine. Dann wirft das ganze Volk Steine. So nimmst du das Böse weg. Achter, manchmal gibt es schwere Fälle. Zum Beispiel Mord oder Streit um Besitz. Oder wenn jemand verletzt wurde. Dann geh zu dem Ort, den Jahwe wählt. Neunter, du sollst zu den Priestern gehen. Und zum Richter, der dort ist. Frage sie um Rat. Sie sagen dir, was du tun sollst. Zehnter, du musst tun, was sie dir sagen. Von dem Ort, den Jahwe wählt. Du musst alles genauso machen. Elfter, folge ihren Anweisungen und ihrem Urteil. Weiche nicht davon ab. Mache es genau, wie sie es sagen. Zwölfter, wenn jemand nicht auf den Priester hört. Oder nicht auf den Richter hört. Dieser Mensch muss sterben. So nimmst du das Böse aus Israel weg. Dreizehnter, alle Menschen sollen das hören. Sie sollen Angst haben. Dann tut niemand mehr so etwas Schlimmes. Vierzehnter, du kommst in das Land, das Jahwe dir gibt. Du wohnst dort. Dann sagst du vielleicht, wir wollen einen König haben. Wie die anderen Völker um uns herum. Fünfzehnter, du darfst nur den König nehmen, den Jahwe wählt. Er muss aus deinem Volk sein. Du darfst keinen Ausländer zum König machen. Sechzehnter, der König soll nicht viele Pferde haben. Er soll das Volk nicht nach Ägypten führen, um dort Pferde zu kaufen. Jahwe hat gesagt, geht nie wieder dorthin. Siebzehnter, er soll nicht viele Frauen haben. Sonst wendet sich sein Herz ab. Er soll nicht viel Gold und Silber sammeln. Achtzehnter, wenn er König ist, soll er das Gesetz aufschreiben. Die Priester geben ihm eine Kopie. Er soll es in ein Buch schreiben. Neunzehnter, er soll das Buch immer bei sich haben. Er soll es sein Leben lang lesen. So lernt er, Jahwe zu ehren. Er soll alle Regeln und Gesetze befolgen. Zwanzigster, er soll nicht stolz sein. Er soll nicht besser sein als sein Volk. Er soll den Regeln genau folgen. Dann regieren er und seine Söhne lange in Israel.